Abschnitt 5 aus Horacker von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 7. Kapitel. O liebster Himmel, rufen auch wir und finden uns vollständig in unserem Rechte. Hier sind auch wir mal wieder in der Stimmung oder Laune, ehern gefasst von dem Bedürfnis, groß zu fühlen, ohne im Geringsten wieder mal mit dem erhabenen Gefühl irgendwohin zu wissen. Und so geht es jedes Mal, wenn uns das Bedürfnis kommt, in Blut und Brand eroberten Städten, empörten Meeren, feuerspeienden Bergen, zerschmetterten Schädeln, spritzendem Gehirn und vorquellendem Eingeweide zu wühlen. Der Henker weiß es, wenn andere immer ihren Willen kriegen und ihr historisch-tragisch-romantisch Mütchen nach Belieben kühlen dürfen, so kümmert sich um unsere hohen Anwandlungen kein Teufel, kein Hund und keine Katze und am allerwenigsten Clio, die Muse der von den gebildeten Ständen der Gegenwart bevorzugten Geschichtsklitterung. Das kommt davon, wenn man hell es 1870 hat schlagen hören, nicht in das Leere, das Klanglose hinein, sondern hinein in den Nachhall alter feierlicher Glocken. Wie viele sind ihrer, die auf den Nachklang und Widerhall horchen unter dem scharfen Schlag der vorhandenen Stunde? An dem Flügel einer grauen Jacke, wie sie die Landesbesserungsanstalten ihren Pflegebefohlenen liefern, hielt die alte Mutter ihr Söhnchen, und Horacker, der Räuber, folgte der hagern, zitternden Hand selber, sehr schwach in den Knien, zitternd, abgezehrt, zerfetzt, ein durch Hunger, Kälte, Feuchtigkeit und alles sonstige Ungemach eines längeren obdachlosen Aufenthaltes in der freien Natur zum tiefsten heruntergebrachtes Menschengeschöpf. Ein lang aufgeschossener, auch noch aus der Besserungsanstaltshose herausgewachsener Junge von 19 Jahren, eine Jünglingsfigur, bei deren Anblick dem Künstler Windwedel wieder das Wasser im Munde zusammenlaufen konnte. Sonderbarerweise aber ließ er, der Zeichner, nur die Arme schlaff hängen und starrte mit offenem Munde den Sohn der Wildnis an, bis er sich soweit fasste, um den Kollegen Eckerbusch auf den Banditen aufmerksam zu machen. Er blickt auf Felsenhöhen den stolzen Räuber wild und kühn, stammelte er, und Eckerbusch sich gleichfalls mit Mühe sammelnd stammelte seinerseits: In des Waldes tiefsten Klüften und in Höhlen tief versteckt ruht der allerkühnste Räuber, bis ihn seine Rosa weckt. »Ja, ich bin die Witwe Horacker«, jammerte die Alte, »und dieser hier ist er, und jetzt sehen Sie sich ihn nun einmal an. Meine lieben besten Herren, ob das nicht ein Anblick ist zum Verbarmen? Da muss man seine Mutter sein, um zu erfahren, dass man ein Herz hat und dass es sich im Leibe umwenden kann. So treibt er sich um im Holze und verschimpfiert die Gegend, seitdem er aus dem korrigenden Haus durchgegangen ist«, wo er doch ein so braves Testimonium hatte und in einem halben Jahre zum heiligen Christ ganz losgekommen wäre und auf einen Schneider ausgelernt hatte. Da soll man eine Mutter sein, wenn die Polizei tagtäglich bei einem ist und ganz Gansewinkel und alle Dörfer sonst einem bei Tag und Nacht auf die Finger und auf die Wege passen. Da bringen sie ihm einmal das Essen in den Wald und halten sie ihn reinlich in der Wäsche. Oh, Kord, Kord, die Ewigkeit kann nicht so lang sein als die Nächte, die ich wach um dich auf dem Strohsack gesessen habe. »Sie scheinen mir in der Tat ein sauberer Patron zu sein, Horacker«, ächzte der Konrektor, und dann schnauzte er sich merkwürdig laut, und dann fasste er die Witwe am Arme und rief: »Setzen Sie sich, Mutter, setzen Sie sich da. Da habe ich gesessen, der Stumpf ist am bequemsten. Windwebel, ich wollte, wir hätten unsere Weiber hier.« »Oder den Kollegen Neubauer«, murmelte der Zeichenlehrer. Der Räuber heulte leise, die Alte saß und hielt das Gesicht in den Händen. »Geben Sie ihr einen Schluck Roten und geben Sie dem Schlingel, dem Zähneklapperer, da auch einen Windwebel«, schnauzte der alte Eckerbusch, und die Witwe, die die Erinnerung an Pyrmont immer noch mechanisch im Schoße hielt, wehrte für sich ab und deutete bittend auf ihren Sohn. Geben Sie ihm noch einen Schluck, bester Herr. Wenn Sie auch noch eine Mutter haben, soll's ihr bekommen. Das Fieber hat er nämlich auch, der Junge. Und alles, was er sich selber mit Gewalt von der Menschheit genommen hat, ist ein Topf mit Schmalz gewesen, den er der Brinkmeierschen aus Dickburen aus der Kiepe genommen hat, als sie am Wege eingenickt gewesen ist. Und dafür ist er nachher als Mörder und Jungfernschänder in die Zeitung gekommen. Und der Herr Untersuchungspräsident ist bei mir gewesen und zwei Dragoner haben mich zum Ortsvorsteher geholt. Dreimal haben sie in allen Dörfern im Walde von wegen seiner Sturm geläutet und nun sehen sie ihn an und sagen sie selber, meine besten Herren, ob so eine Kreatur aussieht, als ob sie tagtäglich ihren Mord begehe. Auch einen Herrn vom Gerichte soll er totgeschlagen haben, und mich haben sie in ganze Winkel totschlagen wollen, weil ich nicht eingestehen wollte, dass dies armselige Skelett und Menschengerippe eine Bande von 30 Mann hinter sich habe. Kein Sperling braucht sich doch vor ihm zu fürchten, wenn die Herren ihn in ihr Erbsenfeld stellen wollen. Und jetzt, Kort, Unglücksjunge, sag's den Herrn selber, wie es dir zumute ist. Ich bin zu Ende in meinem Elend. »Halt, Witwe Horaker«, rief der Kollege Eckerbusch, der sich an dem entsetzlichen Räuberhauptmann gar nicht satt sehen zu können schien. »Was an Vorrat noch vorhanden ist, wird erst in ihn hineingestopft. Halten Sie ihm die Flasche an den Hals, Windwebel. Oh, wenn ihn doch so meine Ida sehen könnte. Geben Sie ihm gleich die ganze Flasche, Windwebel. Geben Sie ihm gleich die ganze Wurst.« »Mensch, Jammerbild, Horaker, sind Sie es denn wirklich? In Öl wünsche ich ihn auch von Ihnen, Windwebel. Jetzt liegt nun der Kollege Neubauer auf seinem Lotterbett und meint, er erlebe in seiner Fantasie was. Hat sich was. Oh, Horaker, Horaker, nehmen Sie sich Zeit, Horaker, es steht Ihnen alles bis auf den letzten Brocken zur Verfügung.« Oh, hätte ich doch die Prozeleusmatika hier. Der große Bandit schlang und schluckte, wie nur ein gänzlich Ausgehungerter das vermag. Dazu winselte und ächzte er leise gleich einem kranken Hunde. Zu sprechen vermochte er fürs Erste noch nicht, aber die Tränen wischte er von Zeit zu Zeit mit dem zerrissenen Ärmel seiner Jacke von der hageren Backe und aus den roten, entzündeten Augen. »Sie können sich auch setzen, wenn's Ihnen bequemer ist, Horaker«, schlug der Zeichenlehrer vor. »Hinter Ihnen steht der Stumpf. Langsam, so, nicht so hastig, nicht so hastig. Das ist ja ein wahres Glück, dass dieser Mensch nicht bei der Speisung der 5000 zugegen gewesen ist. Der hätte das ganze Wunder umgedreht. 5000 Brote reichen hier nicht für einen, und ich habe nichts weiter bei mir als eine Düte mit Pfeffermünzküchelchen, die mir meine Frau in die Tasche gesteckt hat. Geben Sie sie ihm auch«, rief der Konrektor eifrig. Der große Räuber saß auf seinem Baumstumpf von den zwei Schulkollegen zur Rechten und zur Linken bedient, wie ein krankes Kind von seinen Wärterinnen. Das Räubermütterchen aber saß ihm gegenüber mit gefalteten Händen und sah ihn essen und trinken, schlucken und schlingen, schluchzte immerfort und wußte dazu kein Ende seiner Segenswünsche für die beiden guten Herren zu finden. Sie konnte weder ihrem Gram noch ihrem Behagen, weder ihrer Angst noch ihrer Dankbarkeit genug tun. Wenn wir einmal in den Schluchten des Apennins den Schlaf Rinaldo Rinaldinis schliefen, so würden wir uns jedenfalls lieber von ihr als von der allerschönsten Rosa wecken lassen. Auf die Witwe Horaker ist immer Verlass, und wenn ihr auch ganz ganze Winkel auf die Finger passt, unter welchen Bedingungen dagegen die schöne Rosa zu den Carabiniers übergeht und sich vom Rittmeister derselben hinten aufs Pferd nehmen lässt, ist noch nicht ganz sicher ausgerechnet. »Kortchen, oh Kortchen«, murmelte die alte Frau, siehst du, oh wärest du doch eher wieder aus dem Holze gekommen.« Doch Kort Horaker stieß nur einen rauen, fast tierischen Laut aus und sah scheu über die Schulter. »Herrgott«, rief die Alte. Es war ein Reh vielleicht, das fernab im Walde durch das Buschwerk rauschte und ihr den Angstruf abpresste, trotz ihrer letzten Worte. Kein Mörder horchte je angsthafter als sie auf den Wind im Gezweig. Das allerbeste Gewissen ist leider ja in dergleichen nervösen Aufregungen der Situation nicht gewachsen. Die Witwe griff einmal sogar nach dem Rockschoß des Konrektors Eckerbusch und ließ denselben erst wieder los, als der Kollege sich zwischen sie und den Meister Lampe stellte, der natürlich sofort kehrt ummachte, als er die absonderliche Gesellschaft auf der Waldblöße zu Gesicht bekam. »Nur ruhig Blut, Frau«, sprach der alte Eckerbusch, »da geht er hin nach der dritten Deklination Lepus Leporis Lepori, ganz Epikönum, ein grammatisches Genus, welches beide Geschlechter begreift, Sie und mich, Witwe Horacker. Ja, Gottlob, es war nur ein Hase. Beruhigen Sie sich, Windwebel, bleiben Sie sitzen, Lipstulian.« Der Lipstulian stammte aus dem Gellert des Pastor Winkler zu Gansewinkel und zuerst jetzt ging dem Konrektor die Idee auf, seinen Räuber mit nach Gansewinkel zum Pastor Christian Winkler zu führen. Er nannte das verhältnismäßig erleichtert einen Gedanken und er hatte recht, es war einer. »Ui, die Herren sollten nur einen Tag und eine Nacht das Leben führen, das ich 3 Wochen lang ausgestanden habe. Es würde ihnen guttun«, ächzte jetzt Kurt Horacker, zum ersten Mal das Wort ergreifend, wenn man sein heiseres Keuchen so nennen wollte. »Der Mensch hat es so gut im Arbeitshause. Weiter weiß ich nichts zu sagen.« »Ach, Kortchen«, winselte die Witwe, 2 Jahre legen sie mir drauf, so wie sie mich wieder beim Fettig haben, und die alte Frau hat's auch nicht besser drum. Es war nämlich von wegen der Liebe, meine Herren, dass er durchgegangen ist«, schluchzte die Witwe Horacker dazwischen, und der Räuberhauptmann legte die Arme auf die Knie und den Kopf auf die Arme. »Das lassen Sie sich nur von der Frau Pastorin in Gansewinkel erzählen und von dem Herrn Pastor. Die haben ja alles aufs Beste eingerichtet.« »Und hier sitze ich«, heulte Kort. Der Konrektor Eckerbusch aber, dem es allgemach immer fataler zumute wurde, wendete sich mit einem höchst charakteristischen: »Nun, Kollege, begreifen Sie etwas, Kollege?« an den Zeichenlehrer. »Nur noch einen Moment, Herr Kollege«, murmelte Windwebel von seinem Skizzenbuch emporsehend, »nur noch 3 Striche und ich habe ihn. Tun Sie mir den Gefallen und heben Sie noch für eine Minute den Kopf in die Höhe, Horacker. Wie wird sich der Staatsanwalt freuen?« »Der Staatsanwalt? Es würde besser gewesen sein, wenn der Kollege Windwebel dieses Wort nicht ausgesprochen hätte. Horacker, der Räuber, hob freilich daraufhin den Kopf in die Höhe, aber nur um den zeichnenden Künstler einen kürzesten Augenblick hindurch mit offenem Munde und weit aufgerissenen Augen anzustarren. Im nächsten Moment war er bereits aufgesprungen, war fort, verschwunden, in 3 Sätzen über den Baumstumpf, durch Heide und Ginster, Hals über Kopf hinein in den Busch. Mit offenem Munde seinerseits und auch sehr weit geöffneten Augen durfte ihm der Zeichenlehrer nachstarren. Der Konrektor hatte in der Überraschung das Gleichgewicht auf seinem Sitzplatz verloren. Die alte Frau stand mit hochgereckten Armen im höchsten Schrecken und zeterte nur: »Kort, Kortchen, nimm Vernunft an!« Doch nur weit, weit und fern im Walde rauschte es noch, und Kurt Horacker nahm nicht Vernunft an. »Da sehen Sie's nun«, jammerte die Witwe, »so war er immer. Jetzt kann ihm nun die ganze Welt wieder nachlaufen, ohne ihn einzufangen. So läuft er nun wieder gut seine 4 Wochen lang, und alles, alles, was es Grauliges gibt, wird ihm und mir wieder in die Schuhe geschoben. So war er immer, und ich sage, er hat's von seinem Vater, wenn mir auch da keiner glauben will. Ach, lieber, lieber, liebster Gott, und ich bin seine Mutter und kenne ganz einzig und allein in der weiten Welt sein gutes Herz.« »Das ist ja eine ganz niederträchtige, eine ganz heillose Geschichte«, rief der Konrektor Eckerbusch, mit Mühe sich von neuem auf den Füßen feststellend. »Aber so sind Sie immer, Windwebel. Sie kennen doch Ihre eigenen Nerven.« »Ja, so wollte ich doch. Meine eigenen Nerven, schrie Windwebel, also soll doch ein heiliges Kreuz Donnerwetter dreinschlagen und sein Taschenskizzenbuch mit dem Albumblatt für den Staatsanwalt rasch in die Tasche schiebend, griff er nach seinem Weißdornstock und sprang nun seinerseits mit einem Satze durch Heide, Ginster und Buschwerk dem Räuber Horacker nach. Jetzt so wollte ich aber meinerseits mehr denn je, dass wir den Kollegen Neubauer hier mit uns gehabt hätten, stammelte der alte Eckerbusch, matt sich von Neuem setzend. Der würde sicherlich den Schlingel ganz dingfest gemacht haben, ehe und bevor er ihm den Chateau zur Stärkung gereicht hätte. Langweiliger ist's, aber seine Vorzüge hat es auch, wenn so ein recht verständiger Mensch mitgeht, wenn zwei solche Burschen wie ich und der Kollege Windwebel von ihren Frauen losgelassen werden und in die freie Natur hinaus dürfen. Achtes Kapitel. Im Pfarrhause zu Gansewinkel hielt die geistliche Frau immer noch ihren Kopf mit beiden Händen in der Gartenlaube vor dem kalt gewordenen Kaffee und der Pfarrherr den seinigen in seiner Studierstube vor der Abschrift des Dokumentes, das seinen Bauern zu dem vorhin geschilderten ganz nichtswürdigen Triumph über ihren Seelenhirten verhalf. Die Idylle war dieselbe geblieben, das Dorf und die Pfarrei sahen immer noch so hübsch aus wie vorher, aber die Aufregung der Frau Billa und der Stupor des braven Krischan Winkler hatten sich durchaus nicht gesänftigt. Sie hatten sich im Gegenteil umso mehr gesteigert, je tiefer man nachdachte und je farbiger man sich die entstehenden Verhältnisse ausmalte. Von Augenblick zu Augenblick versank die geistliche Hirtin hülfloser in die Zumutungen der Gemeinde, und je heftiger sich alle ihre Gefühle gegen diese Zumutungen sträubten, desto mächtiger arbeitete ihre Fantasie und malte ihr ihre Bauern samt den Weibern derselben vor die inneren Sinne. Sie, die Pastorin Winkler, ging sozusagen von Haus zu Haus im Dorfe und feierte den Neujahrstag im Voraus. »Da freue sich nun noch mal einer drauf«, ächzte sie und gab zum 20. Male den Versuch auf, eine gefallene Masche an dem wollenen Winterstrumpf, den sie für ihren Alten da oben strickte, wieder aufzunehmen. »Wenn das Konsistorium kein Einsehen hat, erlebe ich für mein Teil das heilige Christfest nicht.« »Das weiß der Herr, dass ich mich nie geziert habe, in ihren Krankenstuben herumzukriechen und an ihren Wochenbetten zu sitzen, aber was eine Bosheit ist, bleibt eine Bosheit in alle Ewigkeit, und hier kenne ich mein Gansewinkel in- und auswendig. In Chor, Rock und Bäffchen, Böchsen da hinter sich, und sie haben es schriftlich, schriftlich, und wenn ein Bauer sich auf was Schriftliches setzt, so weiß die Welt, was das heißen will.« Da kann der Papst und der türkische Sultan kommen, der alte Fritz und der Kaiser Napoleon. Sie kriegen ihn nicht herunter, wenn sie nicht was Schriftliches aufzuweisen haben, und auch dann noch lange nicht. Da kenne ich Gansewinkel. In der Hinsicht lernen die Dummen im Dorfe immer noch zu von den Dümmern, und die Dümmsten sind die Klügsten und stehen am festesten auf ihrem Rechte. Böxendahl singt, mein Alter gratuliert, ich komme um, und das hochlöbliche Konsistorium freut sich gar noch und spricht von einem innigeren, heilbringenden Verkehr zwischen dem Pastor und der Gemeinde. Oh, die Herren vom Konsistorium kenne ich auch. »Wenn ich nur nicht das Konsistorium kennte«, seufzte in demselben Augenblick Christian Winkler in seiner Studierstube. Er hatte das würdige Haupt eben aus den Händen genommen und die letztern matt und schlaff auf die Papiere, die Kirchenregister und sonstigen Dokumente auf seinem Schreibtische gelegt. Er hatte sich mit allen seinen pfarreibezüglichen Pergamenten umgeben und tastete sich von einem seiner Amtsvorfahren zum anderen bis in die nebeligste Vergangenheit zurück, und aus seinem Fenster hatte er den Blick auf seine Kirche und auf die Grabsteine seiner Vorgänger im Amte, die Kirchenmauer entlang bis in den Anfang des 17. Jahrhunderts. »Da liegen sie und hier sitze ich«, rief er, und dann schlug er plötzlich mit der flachen Hand auf die vergilbten Schriftstücke, dass der Staub von ihnen aufflog, und schrie, »wenn's mir selber mein Dämon eingeblasen hätte, um diese lumpigen 4 Pfennige, den Moder der Jahrhunderte aufzurühren, so wollte ich gar nicht sagen, ja, wenn ich's nur selber mir eingebrockt hätte.« »Jetzt leugnet sie da unten in der Laube es natürlich ab, dass sie mich zuerst auf diese verruchte Ablösungsidee gebracht hat, und nachher kommt dann obendrein die landläufige Anschauung und will einem weismachen, dass man, wenn einen die ganze Welt verlässt und keinen Trost mehr gibt, denselbigen immer noch am Busen seines treuen Weibes findet.« »Trost? Busen? Dummes Zeug! Hat sich was! Aber den Kerl möchte ich in diesem Moment hier mir gegenüber haben, der mir vor 2 und einem halben Säkulo um den schnöden Mammon den heutigen Nachmittag zusammengebraut hat. Der arme Teufel! Großer Gott, was für einen entsetzlichen Hunger muß der Mann gehabt haben!« »Ja, ich kenne ja auch die Einkünfte der Gansewinkler Pfarre. Da unten an der Mauer liegt er wahrscheinlich auch. Also mag er in Frieden ruhen.« »Im Frieden? Wie gerne ruhte, lebte ich auch im Frieden. Aber ist es denn möglich in diesem zänkischen Jammertal?« Er seufzte schwer und schob sein schwarzes Käppchen hin und her. Sein Auge aber fiel auf seinen Lieblingströster, den alten Christian Fürchtegott, und so zitierte er denn: »Das Streiten lehrt uns die Natur, drum, Bruder, recht und streite nur. Du siehst, man will dich übertäuben, doch gib nicht nach, setz alles auf und lass dem Handel seinen Lauf, denn Recht muss doch Recht bleiben.« Und von neuem fiel seine Hand, jedoch diesmal zur Faust geballt, auf die Dokumente vor ihm. »Und leider Gottes haben Sie recht, vollkommen recht, recht bis aufs letzte Tüpfelchen. Ich muss dran, Böxendal muss dran, Ganswinkel pfeift und der Kantor singt, ich aber tanze, und nachher ruhe mir mal einer in Frieden in Ganswinkel, wenn nicht da unten an der Kirchenmauer. Selbst der Konsistorialpräsident kriegte lebendig es nicht fertig, und wenn er mich übermorgen noch so süß, milde und pastoralklug anblinzeln wird, mein teuerster Amtsbruder, danken Sie doch dem Höchsten dafür, dass sich Ihnen hierdurch kirchenamtlich ein neuer Weg zu den Herzen Ihrer Gemeindemitglieder eröffnet hat. Schöne Herzen, und für den neuen Weg danke ich auch ganz gehorsamst. Von meinem Standpunkt aus mag er da sagen, was er will. Von seinem aus hat er natürlich recht. Wenn ich doch ihn am nächsten 1. Januar zu den Bauern von Gansewinkel aufs Gratulieren ausschicken könnte.« Dieser Gedanke, diese Idee oder Vorstellung, den Herrn Konsistorialpräsidenten an seiner Stadt für die Gansewinkler 4 Zeitengelder das erbauliche Äquivalent liefern und die von würdigen und frommen Vorfordern überlieferten Rechte und Pflichten der Kirche technetisch und metataktisch aufrechterhalten und an künftige Generationen weitergeben zu lassen, musste wohl für den gegenwärtigen Pastor von Gansewinkel etwas ungemein Heiteres und Fröhliches an sich haben. Er trat an das Fenster und überflog mit einem lächelnden Blick die Reihe der Grabsteine an der Kirchenmauer. »Mehrere von Ihnen würden mit Vergnügen aufstehen, um das zu sehen«, murmelte er, und die Erquickung, die er auf diesem Seitenpfade seines Sinnens fand, war so bedeutend, dass sie ihm gestattete, von neuem nach der erloschenen Pfeife zu greifen und mit ihr an den Tabakskasten zu treten. »Nachher hätten wir ihn denn natürlich zu Tische hier auf der Pfarre«, brummte er weiter, »und da kenne ich meine gute Billa. Ich möchte ihr wohl den Genuss gönnen, den Herrn Präsidenten nach dieser Gratulation zu Tische bei sich zu haben.« »So komm doch endlich zum Kaffee, Mann! Kälter kann er nicht werden«, rief in diesem Augenblick die Stimme der eben Apostrophierten aus dem Garten herauf, und der ganze Winkler Pfarrer rief mit fast vollständig wiedergewonnenem Behagen im Ton und Ausdruck zurück: »Sogleich, Liebste! Ich überlege nur noch, ob ich Vossens Homer oder Vossens Luise mit herunterbringe, um den Verdruss gänzlich zu dämpfen.« Er drückte eben die letzten drei Fingerspitzen Knaster in den Pfeifenkopf, als ihn das Schicksal selber schon von Neuem wieder unter den Daumen nahm. »Nee, Christianus Winkler, alter Knabe, später vielleicht, jetzt aber noch nicht. Der Mensch muss ja nicht immer weich und im Frieden sitzen wollen.« Ein lautes Getöse ließ sich von den unteren Räumen des Hauses her vernehmen. Es folgten schwere Tritte auf dem Flur und sodann auf der Treppe, und zwischen das dumpfe, erboste Gepolter von Mannesstimmen klang es wie ein lautes Weinen eines jungen Weibes. »Nun bitte ich aber«, stammelte der Pfarrer von Gansewinkel, aber er hatte nicht die Zeit, seine Wünsche weiter kundzutun. Schon wurde die Tür seiner Stube aufgerissen, und abermals hatte er das Vergnügen, sie vor sich zu sehen. Die Ältesten seines Dorfes nämlich, die Dicksten, die Wohlhabendsten, kurz die, welche in der Gemeinde und dann und wann auf seiner Seele am schwersten wogen und lasteten. Da waren sie wieder. Der Vorsteher Nellermeier und Degering und Klatermann und Kumlehn und wie sie sonst mit ihren Höfen ihre Namen von ihren Vätern ererbt hatten. So drängten und schoben sie sich wiederum herein in das stille Studiergemach ihres gutmütigen Seelenhirten, und der Vorsteher, ein junges, zerzaustes Frauenzimmer von ungefähr 18 Jahren, am Handgelenk sich nachzerrend, schrie: »Herr Pastor, jetzt so oder niemalen haben wir Horakern fest. Das ist meine Meinung, Herr Pastor, die ihrige unbesehen. Jetzt gibt der Sägebock Baumöl. Diese hier, diese Landläuferin hier, schafft uns den Vagabunden. Mach dein Kompliment, Mädchen, mach deinen Knickslottchen Achterhang und bedanke dich beim Herrn Pastor für gute Erziehung.« »Allbarmherziger Vater Charlotte, Lottchen«, stammelte der gute Greis in einem Schrecken, in welchem er augenblicklich nach keiner Seite hin einen Halt und Stützpunkt fand. »Bist du es denn? Bist du es wirklich? Wie siehst du aus? Wo kommst du her und wie kommst du hierher?« Er stotterte hilflos im Kreise herumsehend den Namen seiner Frau, und das war der erste Moment rückkehrender Fassung. »Billa, Billa«, rief er sodann mit lautester Stimme aus dem Fenster in den Garten hinab, und das war der zweite Moment. »Jawohl«, sagte der vierschrötige Dorfgewaltige gröblich, »rufen Sie nur die Frau Pastorin. So haben wir sie, ich meine die Vagabundin, hinter Haneburgs Hecke im Busch gefunden, krumm gedrückt hinter der Hecke, die Schürze voll von Haneburgs gestohlenen Mohrrüben, was gewiss ein feines Essen ist für ein Musterkind, Herr Pastor. Ja, sieh mal, so kommt es zurück ins Dorf, ihr Musterkind, Herr Pastor, und da es uns partout nicht Rede stehen will, so haben wir gedacht, es ist das Beste, wir bringen es Ihnen, stand der P., auf die Stube, Herr Pastor, denn Sie werden doch ja noch immer damit umzugehen wissen und ihm auch jetzt die Zähne voneinander bringen, wozu wir auch die Frau Pastorin höflich einladen, auf dass wir endlich mit Horaker zu Stuhle kommen. Denn das Horaker, da wo das Mädchen ist, nicht weit weg zu suchen ist, das wissen wir leider Gottes seit Erschaffung der Welt, nämlich seit sie beide das Dorf und die Gemeinde verschimpfieren. Wenn einer weiß, dass ich Unrecht habe, so kann er's meinetwegen sagen.« »Nee, hier hat er recht«, brummten alle Bauern im Kreise, doch umso heller und verständlicher klang dann auch gerade in diesem Augenblick die Stimme der Frau Pastorin Billa Winkler in dieses dumpf summende Gebrumm der Versammlung der guten Freunde, Nachbarn und Gemeindemitglieder hinein. Sie hatte sich Platz zu machen gewusst durch den Andrang auf dem Vorplatze, und nun stand auch sie in dem Stübchen ihres Gatten mit dem innigen Wunsche, ganz genau zu erfahren, was nun wieder vorgefallen sei. Selbstverständlich übersah sie die Hauptperson, die sie über den neuen Lärm auf einmal aufgeklärt haben würde, in der ersten Aufregung ganz und gar, und musste erst durch eine wortlose Handbewegung ihres Christian auf dieselbe aufmerksam gemacht werden. Mit einem langgezogenen Schreckensruf erhob Frau Billa die Hände. »Jesus Christus, Lottchen! Und wieder in derselben Verfassung, wie wir dich aufgelesen haben vor 10 Jahren. Mädchen, Mädchen, hat diesmal das Dorf wirklich recht gehabt und ich Unrecht? Ist das der ordentliche Mensch, den ich aus dir gemacht habe? Mädchen, oh Mädchen, wo kommst du her und was willst du heute in diesen Lumpen und sonstiger Verwahrlosung in ganze Winkel?« Das unglückselige Geschöpf war aus Ermattung, Scham und jedenfalls aus überwältigendem Elend langsam an den Lehnstuhl des Pastors niedergesunken und hatte schluchzend den Kopf auf die Arme gelegt, und ohne das Gesicht emporzuheben, schluchzte es jetzt weiter. »Der Herr Pastor Nöleke hat es ja aus der Zeitung vorgelesen, und so komme ich von hinter Berlin her zu Fuße. Ja, ich habe mich versündigt gegen meine Herrschaft und gegen die Frau Pastorin Winkler und gegen den Herrn Pastor, aber ich habe nicht anders gekonnt. Ich bin in der Nacht wie ein Dieb weggelaufen, nachdem der Herr Pastor es am Morgen aus der Zeitung vorgelesen hatte.« »Kannst du einen Sinn da hereinbringen, Winkler?« fragte die Frau Biller, die Hände zusammenschlagend. »Wenn das Kind zu Fuß von Berlin gekommen ist, so kann es natürlich nicht bei vollem logischen Bewusstsein sein. Nun, Lottchen, besinne dich einmal, nimm dich zusammen, sei noch einmal ein gutes Mädchen. Was hat der Kollege Nöleke aus der Zeitung vorgelesen?« Mit einer fast wilden Bewegung erhob das arme Ding das sonnenverbrannte, hagere, nicht sehr reinliche, tränenüberströmte Gesicht aus dem vorquellenden Pferdehaar des alten Polsterstuhls auf und sah dem guten alten Christian Winkler in sein Gesicht, als ob es den besten Trost des Erdenlebens da suche. »Dass sie Kurt Horakern im Walde suchen, dass Kurt ein Räuber und dass Kurt ein Mörder geworden ist. Und es ist aus einer Zeitung in die andere gegangen und ich habe einen Brief in meiner Kammer auf meinem Koffer zurückgelassen und habe um Gottes Willen um Verzeihung gebeten, weil ich ja gewiss und wahrhaftig niemand Schande machen will als mir selbst. Und seit 8 Tagen bin ich in keinem Bett gewesen und habe nichts zu essen gehabt als was auf dem Felde wächst, nur ein Stück Brot und mir einmal ein Kind gegeben. Ein Soldat, 2 Groschen auf der Chaussee. Damit habe ich mir ein anderes Brot gekauft in einem Dorfe, als es dunkel war.« Die Frau Pastorin legte die Hände auf den Rücken, wendete sich halb und betrachtete sich stumm einen Moment den Vorsteher von Gansewinkel. Dann sprach sie merkwürdig gefasst, während ihr Eheherr vollständig die Fassung verloren hatte und sämtliche Bauern die Nase zwischen den Zeigefinger und Mittelfinger nahmen, um ihren Unglauben durch ein allgemeines Geschneuze kundzutun. »Nun will ich Ihnen mal was sagen, Neddermeier. Jetzt haben Sie das Lottchen Achterhang hier meinem Mann auf die Stube gebracht und Sie konnten diesmal gar nichts Besseres tun. Wissen Sie aber, was jetzt das Zweitbeste ist, was Sie tun können?« »Nee«, sprachen alle Bauern im Chor. »Dann will ich es Ihnen gleichfalls eröffnen. Sie tun mir nämlich die Liebe an und lassen mich und den Pastor und das Mädchen fürs Erste jetzt alleine miteinander.« »Ja, aber Horaker, Frau Pastorin«, wollte der Vorsteher einwerfen, »ich bin doch von Amts wegen.« »Von Amts wegen bin ich jetzt einzig und allein für das Lottchen Achterhang da. Ich allein, verstehen Sie mich, Neddermeier? Ich bin nicht ohne Nutzen fast bis ans 25-jährige Amtsjubiläum ran Pastorin hier im Dorfe gewesen. Ja, gehen Sie nur leise auf der Treppe, Vorsteher. Über das Neujahrsgratulieren sprechen wir beide auch noch ein Wörtchen zusammen. Da können auch alle anderen lieben Freunde im Dorfe sich heute schon gratulieren. Ich komme jedenfalls nächsten 1. Januar und werde nicht umsonst von Haus zu Haus im Dorfe gehen. Oh, ich habe meine Wünsche und Sprüchlein heute schon parat. Nee, nee, die Geschichte ist mir auch ganz lieb, so wie sie ist. Die Gelegenheit hat mir immer gefehlt. Verlasset euch drauf, Nachbarn. Die Pastorei wird sich von jetzt an nichts mehr von der Gemeinde schenken lassen. Ihr zahlt und ich und mein lieber alter Christian da, wir kommen und bedanken uns. Oh, ich habe mich seit langer Zeit auf nichts so sehr gefreut als auf den nächsten Neujahrstag. Für jetzt aber tut mir auch die Liebe an und geht nach Hause, wenn ich Sie vorstehe, auch für diesen jetzigen Fall heute noch brauchen sollte, so schicke ich, wenn nun der Pastor von Ganze Winkel, Herr Christian Winkler, alles dieses und zwar in einem ähnlichen Tone wie sein Eheweib vorgetragen haben würde, so würden wir uns ganz gehorsamst dafür bedanken, irgendeine Bürgschaft für den Erfolg der Rede zu übernehmen. Uns steht es sogar ganz fest, dass die Bauernschaft von Ganze Winkel mehreres eingewendet, anderes anders aufgefasst hätte und sicherlich fürs Erste noch nicht gegangen wäre. So aber auf die Rede ihrer Seelsorgerin ging sie, drängte sie sich sogar auf einen Klumpen rückwärts schreitend aus der Tür und zur Treppe hin. Nur der Vorsteher wagte sich noch mit einem Wort hervor. »Dass Sie alles besser wissen als wir alle, Frau Pastorin, wissen wir alle. Und wenn der Herr Pastor Ihrer Meinung ist, so sind wir's auch. Das gilt für Lotte Achterhang und Kurt Horacker. Was nun das für Zeigengeld betrifft, so haben wir das Ding nicht aufs Tapet gebracht. Und wenn Herkommen Herkommen ist, so sind auch wir nur hierher gekommen mit unserem Schriftlichen von Vorvaterzeiten, weil doch was dem einen recht, dem anderen billig ist und nichts für umsonst in der Welt. Und das wissen wir Bauern am besten, nicht so ungut. Sie aber, Frau Pastorin, sind mir immer angenehm auf dem Hofe wie ein Regenwetter zur richtigen Zeit. Und gratulieren Sie mir, so gratuliere ich Ihnen. Und mit unseren Deputaten und Leistungen und Fahrzehnten und sonstigen Auflagen sind wir niemalen rückwärts gewesen, solange Ganze Winkel steht. Was aber recht ist, bleibt recht, bis es anders ausgemacht wird. Und dass ich als Vorsteher mich vors Allgemeine Beste stelle, das ist meine verfluchte Pflicht. Das wäre mir ein richtiger, gewählter und von der hohen Behörde bestätigter Ortsvorsteher, der ganz gutwillig hinginge und der Gemeinde den Kopf zwischen den Fäusten und Knien hielte, wenn mit einem Male ganz auf den Plotz einer kommt und ihr ihre gute Berechtigung an Pastor und Kantor aus der Nase ziehen will, woran seit 1000 Jahren keiner gedacht hat. »Schön, schön, Neddermeier«, keuchte Frau Biller. »Verlasst euch drauf, ich bin sicherlich am 1. Januar da, wenn mein lieber Alter hier verhindert sein sollte, und der Herrgott wird gewisslich meinen guten Wünschen Folge und Gedeihen schenken. Im Notfall nehme ich dann auch Büchsendalsverpflichtung auf mich und singe euch einen recht schönen Vers aus dem Gesangbuch. Nummer und Vers schwanen mir schon, lieber Gott. Ungezähmt sind meine Triebe, unerleuchtet mein Verstand. Leer mein Herz von deiner Liebe, meine Pflicht mir unbekannt. Wie denn unter den Buß- und Bekehrungsstücken manch ein schönes Lied steht. Sprechen Sie mir von Ihrer Pflicht, Neddermeier, so spreche ich Ihnen auch davon. Nichts für ungut. »Hui, sagten alle Bauern draußen vor Christian Winklers Studierstube, und zum ersten Mal ging ihnen eine Ahnung auf, dass sie sich durch das Neubeleben ihrer alten Pergamente und Gerechtsame von Kirchen wegen keine ganz sanfte Rute aufgebunden haben könnten. Sie verteilten sich merkwürdig geduckt zu ihren friedlichen Hütten und überließen wirklich fürs Erste Lottchen Achterhang ihrem Pastor und ihrer Frau Pastorin. »Kein Mensch muss müssen«, sagt Lessing, »aber hier mussten die Ganze Winkler Bauern doch.« Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 8. März 2024.